Ja, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag der Vortragsreihe Nackte Gewalt. Nachdem in der letzten Woche Nina Rabusa und Martin Mettin eine Einführung in die kritische Theorie Max Horkheimers, Theodor W. Adornos und Walter Benjamins gaben und auf die bisherige Geschichte als Katastrophengeschichte aufmerksam machten, schloss sich eine Diskussion nach den zeitgenössischen wie zeitgemäßen Formen revolutionärer Kritik an, die in dieser Woche mit dem Vortrag von Arne Kellermann zu meiner Linken, der über Fetzen kritischer Theorie in Zeiten konstitutiver Überflüssigkeit und zur Stellung der Überbleibsel des Denkens zum stacheligen Objekt sprechen wird, fortgesetzt werden soll. Arne Kellermann studiert Soziologie an der Technischen Universität Berlin und Philosophie an den verschiedenen Berliner Universitäten. Eine kleine Hinführung zum Thema sei mir erlaubt. Voraussetzung treffender Gesellschaftskritik heute ist immer noch das Bewusstsein der veränderten und sich ändernden Welt. Günther Anders umschrieb dies in dem seinem zweiten Band der Antiquiertheit des Menschen vorangestellten Ausspruch einmal so: Es genügt nicht, die Welt zu verändern, das tun wir ohnehin. Und weitgehend geschieht das sogar ohne unser Zutun. Wir haben diese Veränderungen auch zu interpretieren, und zwar um diese zu verändern, damit sich die Welt nicht weiter ohne uns verändere und nicht schließlich zu einer Welt ohne uns. Also eine Welt, in der fast täglich nahezu alles sich ändert, hat den Vorrang der Praxis vor der Theorie längst verwirklicht, wenn auch zum Gegenteil des von Marx einmal gemeinten und nicht gerade in der Perspektive der menschlichen Gesellschaft oder der gesellschaftlichen Menschheit. Die Aktualität der Thesen von der Antiquiertheit des Menschen scheint evident. Von der Gewissheit, dass alle Menschen tötbar sind, die Auschwitz und Hiroshima der Welt eingebrannt haben, bis zur Apokalypse-Blindheit der endlos prozessierenden Kapitalakkumulation und ihrer Agenten, hat die Welt der Tortur noch nicht ihr Ende gefunden. Nur unter der Berücksichtigung dessen ist die Wahrheit noch in der Übertreibung zu finden. Ob aber überhaupt noch übertrieben werden kann, ob nicht das objektive Unwesen die Grenzen der individuellen Vorstellungskraft längst gesprengt hat, steht ebenso zur Diskussion. Nur mit der äußersten Anstrengung des Bewusstseins wären diese entschwindenden Momente des Grauens heute einzufangen. Doch scheint in den kapitalistischen Zentren dieser Prozess eher vom Ausfall des Bewusstseins begleitet. Hektisch und hysterisch wird praktisch verdrängt, was nah und fern zugleich liegt. Im schrillen Lachen der Kulturindustrie wird der Selbstbetrug praktisch. Nah und fern ist die Gewalt der Herrschaft. Nah, weil sie total ist, fern, weil sie immer noch Zentrum und Peripherie kennt, deren Trennung im Zuge der globalen Arbeitsteilung nicht aufgehoben wurde. Slavoj Žižek bemerkte einmal sehr treffend Folgendes: Es gibt eine Multitude innerhalb des Systems und die Multitude der Ausgeschlossenen, aber sie einfach demselben Begriff unterzuordnen, ist letztlich ebenso obszön, als würde man echten Hunger mit einer Abmagerungskur gleichsetzen. Um diese Differenz sich theoretisch zu bemühen, würde zumindest helfen, der Obszönität die Gefolgschaft aufzukündigen. Oder in den Worten des Dramatikers Heiner Müllers: Irgendwo werden Leiber zerbrochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. Mit ersterem muss Schluss sein, um die Obszönität des Letzteren zu beenden. Umgekehrt wird dies nicht funktionieren. Jetzt sei mir noch der Hinweis auf die kommenden Veranstaltungen gestattet. In genau einer Woche, am Donnerstag, den 27. Juni, findet hier an gleicher Stelle und zu gleicher Uhrzeit der Vortrag von Jordi Maiso aus Madrid mit dem Titel Gegenwärtige Vorgeschichte, Versuch einer Standortbestimmung statt. Am Tag darauf gibt es zudem ein Tagesseminar mit Jordi Maiso. Weil dafür ein Reader verschickt werden wird, also weil das Seminar basiert auf der gemeinsamen Diskussion von ausgewählten Texten, ist es tatsächlich relativ dringlich, sich jetzt so schnellstmöglich anzumelden. Das kann man machen unter nacktegewalt@gmx.de. Dann wird der Reader allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Alle weiteren Veranstaltungen sind im Internet unter www.nacktegewalt.blogsport.de oder auf den hier vorne ausliegenden Flyern zu finden. Und damit übergebe ich das Wort an Arne Kellermann. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Jakob, für die Einladung und die Organisation dieser ganzen Reihe. Ich möchte mich aber auch noch bei den beiden Vortragenden von letzter Woche bedanken. Auch und zuletzt bei den Teilnehmern der anschließenden Diskussion, weil in dieser entscheidende Fragen aufgekommen sind, die es gilt zu beantworten bzw. zu diskutieren, wenn es um die Sprachlosigkeit von Kritik gehen soll oder gar um Versuche, diese Sprachlosigkeit aufzuheben. Erinnern möchte ich aber an den vielleicht eindrucksvollsten Redebeitrag in der Diskussion, der dem Problem kritischer Theorie heute und ihrem immanenten Problem des sprachlichen Ausdrucks seinerseits Ausdruck verlieh. Wie diejenigen, die beim letzten Mal die Diskussion verfolgt haben, sich vielleicht erinnern können, war eine der ersten Fragen die danach, wie sich kritische Theorie heute konkretisieren könnte und wie es gehen könnte, heute kritische Theorie zu betreiben. Auf diese Frage, auf die es keine bündige Antwort gibt und deren Beantwortung vielleicht noch nicht einmal diese ganze Veranstaltungsreihe leisten kann, folgte ein kurzes Schweigen auf Seiten der beiden Vortragenden und ein merklich bedrücktes Warten auf Seiten des Publikums. Unterbrochen wurde dieses Schweigen von jenem Redebeitrag, der unverhofft doch eine einfache Antwort gegeben hat. Von draußen durch die offenen Fenster schallte ein lauter Schrei. Nicht denkend, dass das bloße Schreien die ganze Antwort auf jene Frage sein kann, denke ich jedoch, dass der Wahrheitsmoment dieses ganz gewiss ungewollten, aber doch so treffenden Kommentars ernst genommen werden sollte. Kein bloßes Schreien kann das Denken ersetzen, aber alles Denken, was nicht aus Unmut schreien will, hat sich schon dem Fortschritt im Absehen von der Freiheit verschrieben. Solches Denken fällt in die andauernd repetierte Theodizee des Bestehenden zurück und trennt sich damit unendlich von jedem emphatischen Begriff von Wissenschaft oder Theorie. Diesen Satz hatte ich in Vorbereitung dieses Vortrags verfasst. Ich hätte ihn anders einleiten müssen, hätte sich letzte Woche nicht die außerakademische Erfahrung durch die offenen Fenster Platz verschafft. Sicher ist jedoch, bloßes Schreien nicht die ganze Antwort. Sie kann es nicht sein. Vielmehr ist das bloße Schreien wohl eher dialektisches Gegenstück des allgemeinen Verstummens im Bestehenden. Dass jener Schrei in der letzten Woche den Augenblick des Schweigens aber unterbrochen hat, ist Ausdruck jener Tendenz negativer Dialektik, die Voraussetzung kritischer Theorie ist, dass der Einspruch gegen das Bestehende artikuliert werden muss. Ohne solche Artikulation verkommt das Denken zu jenem angstvollen Schweigen, das wir letzte Woche erlebt haben, was aber auch als ständiges Geplapper, als beredtes Schweigen auftreten kann. Wenn das Schreien von der Notwendigkeit des Einspruchs her also wahrer ist als das Schweigen, so ist sprachliche Äußerung es doch nur, wenn sie Ausdruck vom und nicht bloß Gerede über das falsche Ganze wird. Oder, wie Günther Anders es einmal ausdrückte, Zitat, Angst ist heute zur Ware geworden und über Angst spricht heute jedermann, aber aus Angst sprechen nur sehr wenige. Ob heute aus Angst und damit auch gegen den Grund der Angst überhaupt noch geredet wird, ist eine Frage, die gesellschaftliche Erfahrung zur Voraussetzung hat und mit dem Problem von Ausdruck zusammenhängt. Zurückstellen tue ich diese Frage, um noch eine andere Person zu Wort kommen zu lassen, die mit kritischer Theorie unmittelbar wohl recht wenig zu tun haben wird. Die Person habe ich selber nicht gehört, sondern kann nur die beiläufige Mitteilung einer Freundin vorlesen, die wiederum einiges mehr mit kritischer Theorie zu tun hat. Ich zitiere, neulich in Neukölln, ältere Frau mit kurzen blondierten Haaren, pinke Strähne, läuft vorbei und sagt laut vor sich hin, ich kann überhaupt nicht mehr denken in meinem Gehirn, das wird alles immer schlimmer. Wenn ich eben von dem Schreien gesprochen habe, als einfache und treffende, aber nicht genügende Antwort auf die Frage, wie kritische Theorie heute noch konkretisiert werden kann, so meine ich in jenem Bild die tragische Figur kritischer Theoretikerinnen und Theoretiker wiederzuerkennen. So versucht jene Frau mittels der kulturindustriellen Überbleibsel von Schmuck und gutem Leben, sich über die Trostlosigkeit des eigenen Lebens hinweg zu retten, kann dabei aber nicht das nagende Bewusstsein abschütteln, dass solcher Schmuck genauso wenig hinreicht, wie die Beschäftigung mit Hegel, Marx oder Adorno einem die Freiheit beschert. Gesellschaftlich um die Lust betrogen, sieht sie traurig in den Spiegel und freut sich über die gelungene Strähne. Um die praktische Befreiung der Menschheit betrogen, liest man traurig Kritisches und freut sich darüber, dass man ja nun verstanden habe. Zugleich trifft die Frau in verzweifelter und verzweifelnder Selbstreflexion wohl die wichtigsten Probleme kritischer Theorie heute. Zum einen, dass nicht erst Theorie problematisch geworden ist, sondern das Problem noch tiefer angesetzt werden muss. Dass schon das Denken, die bloße unmittelbare geistige Orientierung, nicht nur problematisch ist, sondern tatsächlich zerfällt. Zum anderen, und ich glaube, diese Einsicht könnte eine heilende Wirkung für alle an Anschlusslosigkeit von Theorieverzweifelten haben, beweist sie sich als gute Materialistin. Der Zusammenhang vom Zerfall des Denkens und dem dynamischen Zustand der Welt in seiner schlimmer werdenden Konkretion ist ihr unmittelbar einsichtig. Zu guter Letzt verweist sie auch noch auf jenen Aspekt, der sie endgültig zur kritischen Theoretikerin macht, dass sie nicht einfach nur über partikulare Missstände klagt, sondern das Ganze, die Totalität oder eben alles als Problem ausmacht. Das Schmerzhafte hingegen an der Situation von kritischer Theorie heute drückt sich in dem Kommentar jener Freundin aus. Sie schreibt anschließend an die Mitteilung: Ich hätte beinahe gesagt, ich verstehe genau, was Sie meinen. Dass noch nicht akademisch verstümmelte Theorie zum einen die historisch sich vollziehende und bereits in großem Maße schon vollzogene Zerstörung der eigenen Grundlagen ernsthaft ins Auge fassen muss, damit eine vielleicht unerträgliche narzisstische Kränkung des Geistes ertragen muss, dass solche Theorie aber andererseits jener Verzweiflung vorerst nichts Rettendes mehr entgegenzusetzen hat, etwa ein mögliches gesellschaftliches Subjekt der Befreiung oder die Autonomie des Geistes, vielleicht auch die Erfahrung von Kunstwerken und deren Eigengesetzlichkeit. Dies hat seine gesellschaftlichen Ursachen, ist sicher nicht nur der spezifischen Situation jener Freundin geschuldet und lässt die Frage nach der Theorie wahrlich schmerzhaft werden. In meinem Ankündigungstext hatte ich die Möglichkeit des Schmerzhaftwerdens von Theorie an die Formulierung Wolfgang Ports angeschlossen, dass sich, Zitat, die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis weit ungemütlicher stellt als je zuvor. Das damals, 1976, Ungemütliche an der Theorie fußte also gerade auf ihrem objektiven Verhältnis zur Praxis, das sich mittels Reflexion, nämlich mittels der angemahnten Frage, ins Bewusstsein heben ließ. Der begründete Widerwillen gegen die theoretische Arbeit am Gegenstand findet sich etwa in Marx' berühmter Äußerung wieder, in der er davon spricht, bald, Zitat, mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig zu sein. Er findet sich auch in der allbekannten Formel der Anstrengung und Arbeit des Begriffs, deren bürgerlicher Grundton einer potenziell glückenden Sublimierung in dem Bestehenden schon Adorno die Hoffnung entgegensetzte, einst, Zitat, auf dem Wasser zu liegen und friedlich in den Himmel zu schauen. Bei Port steigert sich 1976 der implizite Widerwille jener Rede von der Arbeit am Begriff nach dem, Zitat, Niedergang der Protestbewegung zur absurden theoretischen Anstrengung, welche die Entwicklung vom kritischen Begriff inzwischen kostete. Erst nach der geschichtlichen Erfahrung des Scheiterns der Protestbewegung wird die geistige Tätigkeit der Entwicklung jener, Zitat, Aspekte im Marxischen Werk, denen ein besserer Geschichtsverlauf erlaubt hätte, in den Bibliotheken zu schlummern, tatsächlich absurd. Die dunkle Anziehungskraft der Äußerung Marx über die Scheiße, mit der er bald fertig sein wird, gründet wohl zuerst in der Möglichkeit, die Scheiße, mit der man gezwungen ist, sich zu beschäftigen, endlich mal beim Namen zu nennen. Weswegen die Stelle auch in kaum einem Text fehlt, der sich wohlwollend mit der marxischen Kritik beschäftigt. Zuletzt gründet jene Anziehungskraft wohl in der Ahnung, dass, Zitat, Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran Müll ist, wie Adorno relativ zu Beginn der Meditationen zur Metaphysik festhält. Die Wahrheit dieser Anziehungskraft, die sich bis in die zeitgenössische, verachtungsvolle Betonung des Wortes Kritik reicht, die selbst aus den Mündern jener kommt, die es mit der Kritik des Bestehenden so ernst wie heute möglich meinen, die Wahrheit jener Anziehungskraft also liegt nicht so sehr in der Mühe, welche die theoretische Arbeit kostet, wahrscheinlich noch nicht einmal nur in der Unvernunft der Gesellschaft und dem prozessierenden Elend, sondern sie gründet in der Unzufriedenheit mit der eigenen Ohnmacht. Es ist die praktische Bedeutungslosigkeit zeitgenössischer Gedanken, die den Ekel darüber, sich mit Müll beschäftigen zu müssen und die Hoffnung, bald möglichst damit fertig zu sein, so attraktiv werden lässt. Zu besseren Zeiten, die gerade nicht besser waren, weil weniger Schreckliches passierte, sondern weil der reale Schrecken, das reale Grauen als solcher und solches noch wahrgenommen wurden, schrieb Adorno das, Zitat, Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten sei, der Versuch gewesen wäre, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten. Will heute die Bewegung, die sich in den Köpfen abspielt, mit solchem Begriff von Philosophie oder überhaupt mit dem bloßen Wort Denken etwas zu tun haben, dann wäre nicht das Erste, was zu tun wäre, Adorno hinter sich zu lassen. Aber nicht als der Negativist oder Pessimist, als der er verschrien wird, nicht damit man sich seinen kritischen Einsichten gegenüber abriegeln kann, nicht weil es keinen Sinn macht, sich mit ihm zu beschäftigen und zu guter Letzt vor allem nicht deswegen, weil er alles zu schwarz gesehen hätte, sondern einfach deswegen, weil er recht hatte, weil sich all seine mehr oder weniger impliziten Prognosen erfüllt haben. Die Unwahrheit von Adornos Kritik tritt genau deswegen hervor, weil seine Theorie zutrifft und seine Philosophie wahr ist, beziehungsweise wahr war. Unwahr ist sie geworden, weil das, was er der von ihm erfassten Bewegung entgegenzusetzen hatte, unwiederbringlich verloren ist. Unwahr ist die klassische kritische Theorie, weil die Subjekte nicht mehr die, Zitat, Grenze der Verdinglichung sind, sondern die einzelnen Individuen in der geschichtlichen Bewegung aus Not heraus zum ersten Motor jener Verdinglichung wurden. Unwahr ist sie, weil die Nicht-Identität in einem historischen Augenblick, wo jeder und jede auf die eigenen Differenzen schielen und sie sofort zur Selbstvermarktung aufblähen müssen, zum Bösen gleichen wurde, was sich als Gutes andere tarnt. Unwahr ist sie, weil die gewordene gesellschaftliche Verfassung heute selbst dazu nötigt, jeden Bruch dieser Verfassung daraufhin zu untersuchen, was man damit anfangen könnte und was aus ihm für die Selbstanpreisung herauszuholen wäre. Dies in einem historischen Moment, in dem der Bruch sich zu einem Krater ausgeweitet hat und die sinnlose und doch einzig übrig bleibende Arbeit der Individuen darin besteht, den Abhang zu vergolden, damit das jemeinige Abrutschen sich nicht zu glanzlos gestaltet. Zurück von solchen Bildern, die doch nur kitschig sind. Vor allem, wenn das Auszudrückende damit noch geschönt wird. Am Ende eines jeden Kraters, egal wie tief und dunkel er auch sein mag, liegt doch ein Boden, der trotz der Gewalt des Aufschlags ermöglicht, dass die sterblichen Überreste eines Tages gefunden und den Abstürzenden gedacht werden könnte. Denken heute muss zurücktreten vor jedem Bild, das die Möglichkeit von Erlösung nach einer baldigen, bloß naturgeschichtlichen Katharsis als ernsthaft zu erwartende bestehen lässt. Wie Robert Kurz an einer Stelle treffend formulierte, besteht die Perspektive gerade nicht in der Apokalypse, in einem Weltenzusammenbruch, der immer, Zitat, auch die Verheißung einer anderen, verjüngten Welt enthielt, Zitat Ende, sondern in der restlosen und endgültigen Weltvernichtung. Robert Kurz redet an jener Stelle keineswegs von einer einnehmbaren Perspektive, sondern spricht, indem er ihre Konsequenz offenlegt, implizit das Urteil über die, Zitat, Ultima Ratio von Vernichtung und Selbstvernichtung, die das erste und letzte Wort des Kapitalismus ist. Dabei trifft er zwar die Fluchtlinien oder besser den Fluchtpunkt der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung, nämlich jenes finale Ende, er erfasst aber, marxistischer Wertkritik anscheinend der Tendenz nach immanent, die konkrete geschichtliche Realisierung nicht in ihrem vollen Ausmaß. Die reale Gewalt, die hinter jener Entwicklung steht und unter der jede und jeder Einzelne verschieden zu leiden hat. Was aber hier dem Gebrauch des Wortes Perspektive der Weltvernichtung aufnötigt, ist ihre reale Antizipation durch die Individuen, die mit jenem Leiden dialektisch verknüpft ist. Unter der geschichtlichen Akkumulation des wirklichen Leidens ist der Schuldzusammenhang von Lebendigen, das von den Individuen gesellschaftlich reproduzierte Schicksal, so außerordentlich angewachsen, dass nun jedes einzelne Leben so hoffnungslos verschuldet ist, dass die einzige ersichtliche Rettung darin bestünde, es nicht mehr wahrnehmen zu können, unterzugehen, sich zu vernichten. Suggeriert heutzutage eine Rede von verschuldetem Leben die Möglichkeit einer pseudokritischen Synthese von Benjaminschen Philosophemen mit ein bisschen Kritik am Finanzkapitalismus, kann es hier keineswegs um eine glücksverheißende Denkübung gehen, sondern darum, den ganzen Ernst des Gedankens hervortreten zu lassen. Adorno explizierte den Gehalt der Formulierung in der negativen Dialektik an dem konkreten Gegenstand, der jene Schuld bis ins Unausdenkliche steigerte und vermied es damit, in bloßer Philosophie zu enden. Die Schuld des Lebendigen, ich zitiere, die Schuld des Lebendigen, das als pures Faktum bereits anderem Leben den Atem raubt, einer Statistik gemäß, die eine überwältigende Zahl Ermordeter durch eine minimal Geretteter ergänzt, wie wenn das von der Wahrscheinlichkeitsrechnung vorgesehen wäre, ist mit dem Leben nicht mehr zu versöhnen. Ohne dass die bestimmte und von Adorno benannte konkrete Schuld auch nur ansatzweise gesühnt oder gar aufgehoben wäre, falls dies überhaupt möglich wäre, wurde seit jener Explikation statt dem Versuch einer ernsthaften gesellschaftlichen Auseinandersetzung auch noch der erste Teil des Satzes mit mehr Gehalt, will heißen mit mehr Gewalt, angereichert. Die gesellschaftliche Entwicklung, die Entfaltung und Aufrechterhaltung des Kapitalismus und die damit notwendig einhergehende Exekution von Gewalt, die Aufrechterhaltung von jener Regel, die durch den benjaminschen Ausnahmezustand erst durchbrochen wäre, hat vermittelt durch die auf verabsolutierte Selbsterhaltung zielenden Aktionen der Einzelnen eine Situation entstehen lassen, in der das Leben des Einzelnen als pures Faktum offensichtlich schuld daran ist, dass anderes Leben leidvoll zu Ende geht, zu Ende vegetiert und zu Ende gequält wird. In der Epoche des Zerfalls der verwalteten Welt, ohne dass die verwaltete Herrschaft über Subsistenzgüter selbst zerfallen wäre, sondern diese sich vielmehr ausgeweitet hat, bedeutet Diskussionen über tatsächlich emanzipatorische Perspektiven oder zuerst einmal materialistischer Kritik, auch wenn das vielleicht zusammenfallen mag, scheint also rauszufallen, dass die kapitalistische Form doch nur Form eines Inhalts ist. Um ein klein bisschen weniger abstrakt zu reden, dass auch die zwanglose und befreite Gesellschaft immer noch wesentlich Vermittlung des menschlichen Weltverhältnisses und damit Naturverhältnisses wäre. Dies würde sich auch nicht dadurch auflösen, dass diese Vermittlung eine versöhnte geworden wäre, sondern würde andersherum gerade erst darin ihre Wahrheit finden. Die Natur würde nicht als bloßes Objekt der Ausbeutung und Beherrschung behandelt werden. Das Eingedenken der Natur im Subjekt bedeutet in der heutigen Situation nicht zuletzt die Reflexion darauf, was ausgehend von dem jetzigen Kenntnisstand gesellschaftlich überhaupt noch möglich wäre. Wenn auch nicht ein biologisch oder ökologisch begründeter Armutssozialismus oder ähnliches das verbotene Bild sein kann, so nötigt die real statthabende Umweltzerstörung, die ja nicht nur im Klimawandel, sondern auch in sonstiger Unbewohnbarmachung des Planeten besteht, zur ernsthaften Auseinandersetzung damit, welche Formen des Konsums und der Produktion noch rechtfertigbar sind. Und das eben gerade nicht zum Zweck einer autoritären Setzung, was dem einzelnen Individuum erlaubt sei, sondern als Ausdruck von Reflexion auf die auch natürliche Konstitution des Menschen oder der Menschen und damit die Bewusstwerdung der objektiven Situation kritischer Theoriebildung. Eine Reflexion, die dem ernsthaft nachgehen würde, wäre im Angesicht der Grundlage des eigenen Überlebens zum Verzweifeln genötigt. Denken wird als Reflexion auf das, was somatische Lust hätte bereiten können, zur ungenießbaren Tätigkeit. Das Modell von Reichtum und Wohlstand, das für die gesamte Welt das Vorbild abgibt und selbst in den Metropolen zwar immer noch teilweise, aber von immer weniger Menschen bezahlbar ist, ist objektiv nicht universell realisierbar. Freiheit, die nicht einfach die Willkür bis in die befreite Gesellschaft verlängerte, hätte ihr Modell an den Formulierungen, die Adorno jegliche Art von Fetischismus ins Stammbuch schrieb. Rien faire comme une bête, wenn ich mein Französisch stimmt. Auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen, sein sonst nichts ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung, könnte anstelle von Prozess, Tun, Erfüllen treten und so wahrhaft das Versprechen der dialektischen Logik einlösen, in ihren Ursprung zu münden. Keiner unter den abstrakten Begriffen kommt der erfüllten Utopie näher als der vom ewigen Frieden. Dass sich solch ein Begriff von Freiheit nicht im Bewusstsein der emanzipatorisch sich Gerierenden festsetzen konnte, hat wohl seinen tiefsten Grund in dem, was anscheinend nur einseitig gedacht werden kann. Dem realen Zusammenspiel aus irre werdender kapitalistischer Wertverwertung, deren zugrunde liegender Gewalt letztlich die Herrschaft über Leben und Tod und den natürlichen Voraussetzungen im jeweiligen Zustand ihrer Verwüstung. Und zwar in einer bestimmten historischen Konstellation, gründend auf einer bestimmten historischen Erfahrung. Die sowieso schon grausige Vorstellung von einem sich über die ganze Welt ausbreitenden Fordismus, der Verewigung der Produktion und die Planierung der Erde, fand ihre Grenzen ihre Grenze unter anderem in den natürlichen Grundlagen, die einer unendlichen Ausbreitung der auf Massenproduktion setzenden Vergesellschaftungsweise im Weg stand. Mit dem Ende jener nicht mehr grenzenlosen Expansion ist ebenso die objektive Grundlage des wiederauferstandenen Fortschrittsoptimismus zerstört worden. Damit starb aber zugleich sukzessiv die Hoffnung auf eine naturwüchsige Realisierung dessen ab, was doch nur durch gesellschaftliche Befreiung möglich gewesen wäre. Uneingestanden, aber dadurch nicht mit weniger Gewalt, endete die Hoffnung auf das, was materialistische Voraussetzung des Begriffs Menschheit wäre, nämlich die materielle Voraussetzung jenes Liegens zur Loh, verschwand sukzessiv im geschichtlichen Orkus vorstellbarer Zukunftsperspektiven. Und zwar, zart wäre einzig das Gröbste, dass keiner mehr hungern soll. Iss auf, die Kinder in Afrika würden sich freuen, wenn sie überhaupt etwas zu essen hätten. Dieser Spruch als Erziehungsmittel ist unabhängig davon, ob er vom einzelnen Individuum tatsächlich gehört wurde, sowohl dem Inhalt als auch der Form nach Modell für die konstitutive Erfahrung heutigen Bewusstseins. Dem Inhalt nach, weil das Kind mit dem ersten Essen, das es nicht essen wollte, schon die Standortkonkurrenz ins Blut übergehen lassen musste. Die gut gemeinte, weil aufklärerisch gewollte Äußerung lässt das Kind primär inne werden, dass sofort jemand bereitstehen würde, um den eigenen Platz einzunehmen. Selbst die verständliche Unlust, sich nicht überfressen zu sollen, wird so schon zusammengelegt mit dem Hass auf diejenigen, die die eigene Unlust, den eigenen Widerwillen sofort ausnutzen würden, um den gar nicht so lustvollen Platz wegzunehmen. Die eigene lustlose Situation muss als Platz an der Sonne missdeutet werden. Somit nistet sich die Kälte, die es doch abzuschaffen gelte, an genau der Stelle ein, wo Einfühlung und Mitleid geweckt werden sollten. Der geschichtliche Umschlag hat seinen Grund in der Form der Aussage. Statt den fortbestehenden Hunger und den weiterhin bestehenden Mangel zu skandalisieren und ihn so zu einem Versuch der Politisierung zu nutzen, wird er als Erziehungsmittel privatisiert und damit missbraucht. Die Ohnmacht der Eltern bzw. Elterngeneration, den Hunger bzw. die hungerproduzierende Gesellschaft abzuschaffen, tritt dem objektiv vollkommen ohnmächtigen Kind als persönliche Schuld entgegen. Das gesamte Leid der Welt, das sich in der Vorstellungswelt des Kindes an das im Fernsehen konsumierte Bild des verhungernden schwarzen Kindes heftet, wird dem Kind unmittelbar vorgehalten. Die offensichtliche Unfähigkeit, an diesem Leiden direkt etwas zu ändern, mit dem eigenen Verhalten etwas an diesem Hunger zu ändern, wird notwendigerweise akzeptiert und in der Sekunde, in der das Kind dann doch die Kartoffel auf den Boden fallen lässt, um sie nun wirklich nicht mehr essen zu können, als persönliche Schuld aufgenommen und von da an bei jeder Gelegenheit, in der solcher Art böse gehandelt wird, akkumuliert. Könnte dieser Deutung des Gehalts und der Wirkung jener Äußerung entgegengehalten werden, dass sie keineswegs neu sei, sondern nur an die Stelle von den einheimischen Armen und Bettlern nun eben die Kinder der dritten Welt gesetzt wurden, so übersieht solche Gleichsetzung gerade den sich verändernden Inhalt. Der Unterschied ist eben der, dass die Dimensionen sich so stark verändert haben, dass die Gewalt unausweichlich und ungedämpft wirkt. Konnte sich das Bürgerkind noch damit beschwichtigen, dass die Überreste an die Armen verteilt wurden, die persönliche Entsagung dazu beitrug, dass die Bahnhofsmission tatsächlich Duft vom Essen verströmte? Konnte das Nachkriegskind aus der eigenen Erfahrung noch extrapolieren, dass es auch anderswo aufwärts gehen wird? So ist das Füllen des Biomülleimers, den das Kind des Postfordismus als seinen Anteil zum Erreichen von Gerechtigkeit zu deuten verleitet wird, schon Vorläufer jener Umstellung auf Biospritproduktion, deren Konsequenz doch zuallererst darin besteht, dass die Menschen im Anbaugebiet noch weniger zu essen bekommen. Das zugrunde liegende Problem ist also keineswegs bloß eine subjektive Verstocktheit. Selbst die nach Adorno immer wieder herbeizitierte Ohnmacht des Individuums kann zur Kritik des Bestehenden nicht mehr hinreichen. Denn es ist nicht mehr nur solche Ohnmacht, die das Grauen sich perpetuieren und es anwachsen lässt, sondern die ins Unermessliche anwachsende Gewalt hinter dem Grauen selbst. Es ist nicht mehr bloß die Unfähigkeit, etwas Wesentliches an den gegenwärtigen Verhältnissen zu ändern, sondern das Gewicht der Brutalität jeder einzelnen Lebensäußerung lässt das Individuum vollständig irre werden. die zur allgemeinen existenziellen Schuld, geschichtlich erst gewordene Schuld des Lebendigen, pulverisiert den relativen Frieden, der für den Gedanken doch Voraussetzung ist. Und dies, weil sie objektiv ist. Der überwältigende Überfluss tatsächlich etwas mit dem Hunger auf der Welt zu tun hat und weil jene Schuld für das Individuum objektiv und perspektivisch unaufhebbar wurde. Dass unser gesamtes Leben auf der Fortdauer der Herrschaft und Unterdrückung beruht, die ganze Gewalt des Krepierenlassens ungezählter, darf nicht ins Bewusstsein eingehen, weil es unaushaltbar wäre, davon ausgehend weiterzumachen. Zugleich ist jedoch dieser Umstand von jedem geahnt und damit psychisch abzuwehrende Realität. Der gegenwärtige gesellschaftliche Zustand hat sich aufgespreizt zu einer Hölle, in der trotz der Existenz von unübersehbarem materiellen Reichtum noch Menschen verhungern und im Elend vegetieren müssen. In einem Zustand, für dessen Überfluss ganze Landstriche verwüstet werden und grausamste Bandenherrschaft aufrechterhalten bleibt, um die Warenströme abzusichern. Das gesellschaftliche Verhältnis, das in China dafür sorgt, dass 200 Millionen Menschen auf ständiger Wanderschaft sind, die es ihnen versagt, ein halbwegs menschenwürdiges oder auch nur kontinuierliches Leben zu führen und die konkrete Arbeitssituation so hoffnungslos werden lässt, dass der Sprung von der Fabrik als Ausweg erscheint. Eine Ordnung, in der aufgrund der erhöhten Nahrungsmittelpreise im Zuge der aktuellen Krise 120.000 Inder Selbstmord begehen, weil sie ihre Familie nicht mehr ernähren können. Dieses Verhältnis schlägt sich im Druck auf diejenigen nieder, die vermittels ihres Gequassels sich von der Einsicht ablenken müssen, welche der Frau, von der mir jene Freundin berichtete, genauso das Denken versperrt wie allen anderen. Eine Vergesellschaftungsweise, die dazu führt, dass Unmengen an Nahrung vernichtet werden und zugleich eine Unzahl von Menschen im Elend versinkt, ist keineswegs etwas Neues. Brecht etwa hat genau dieses Missverhältnis und die dazugehörige Gewalt in seiner Johanna kenntlich gemacht. Das Neue an dem heutigen Kapitalismus ist vielmehr, dass er weitergelaufen ist. Dass nichts geschehen ist, um dem Grauen ein glückliches Ende zu bereiten. Dass damit die Last der Vergangenheit ins Unendliche gestiegen ist. Der Lauftext, der vor gut 20 Jahren bei Kinofilmen zwischen der Werbung lief und im 3-Sekunden-Takt verkündete, dass in der verstrichenen Zeit wieder ein Kind verhungert ist, hat zu laufen nicht aufgehört. Es ist damals schon ästhetisierend in eine Mahnung unter Kaufmahnungen untergegangen. Das Kind, was doch nur in einem Land vor unserer Zeit versinken wollte und dabei träumend kulturindustriell das Träumen verlernte, sollte zugleich noch mitnehmen, dass der Traum von Befreiung in der Sekunde, in der es sich dem falschen Traum der Traumfabrik hingibt, unwiederbringlich zerstört wird. Denn wer soll auch nur eins der verhungerten Kinder wieder zurückholen? Während das Kind im Kino träumend gestellt wird, krepieren Kinder, wie es selbst eines ist, unter schrecklichsten leiblichen Qualen einen Hungertod. Der implizite bzw. offene Gehalt, dass dieses Filmabenteuer ist presented bei Hunger und Elend auf der Welt, markiert aber nicht etwa eine neue Stufe der Wahrnehmung des Elends oder bloß eine neue Stufe der Erfahrungslosigkeit, sondern sie zeigt etwas Objektives an, was in jener verdinglichten Gestalt zum ausdruckslosen Ausdruck verkommt, dass die Möglichkeit des Endes der Gewalt vergangen ist bzw. vergangen wurde. Das Kind nimmt, bevor es überhaupt von der Traumlosigkeit der Filmproduktion erfasst wird, über die Welt das Entscheidende mit, dass nichts Wesentliches mehr geändert werden wird, weil auch gar nichts mehr Wesentliches geändert werden soll. Demjenigen, der in den 70ern, Zitat Port, weinerlich Isolation und mangelnde Kommunikation beklagte, konnte Port noch, wieder ein Zitat, Camus' Losung solitaire, solidaire unter die Nase reiben, Zitat Ende, und ausführen, dass dies damals hieß, sich für die eigene Schuld am Schicksal der Verhungernden, Abgeschlachteten und zu Tode Gefolterten in der Dritten Welt etwas mehr als nur zu interessieren. Dem Kind jedoch, das unter Bedingungen aufwächst, in der die Klage über den Tod der verhungernden Kinder schon nur noch ein Vorspann für die Unterhaltung und genauso unausweichlich wie das Auftreten der Eisverkäuferin zwischen der letzten Eiswerbung und dem Beginn des Hauptfilms erschien, merkt erst in dem historischen Augenblick, in dem sowohl die Eisverkäuferin wie jener Sterbespot verschwanden, wie glücklich es sein kann, sich mit diesem ganzen Kram nicht mehr beschäftigen zu müssen. Sich nun das Eis selbstverantwortlich am Verkaufsschalter zu besorgen und sich ebenso autonom mit dem Hunger auf der Welt zu beschäftigen, wann es dem Individuum eben passt, also nicht. bedeutete schon die Einverleibung des Hungers in die Konsumgelegenheiten eine Integration des Schreckens, die zugleich immer schon eine Harmonisierung herstellt, so erzeugte die Unfähigkeit der Heranwachsenden, die Gewalt zu verarbeiten, die ihm in der aufflackernden Vorstellung vom Krepierenden zu Leibe rückte, ein diffuses Unwohlbefinden. Dieses nicht abwehren zu können, weil das Realitätsprinzip noch nicht jene bürgerliche Kälte hat konstituieren lassen, ist die Grundlage der alles vereisenden Ironie des gegenwärtigen Zynismus, der nicht mehr Phänomen, sondern Konstitutives des eigenen Weltverhältnisses geworden ist. Das Grauen schlägt unmittelbar auf die Seele des Kindes, es kann nicht bearbeitet werden und die anlaufende Spule im Filmprojektor nötigt dem Kind auf, nun doch schnell wieder glücklich zu sein. Die Schuld, die objektive Verstricktheit in den tötenden Zusammenhang, hat ihre neue Qualität dadurch bekommen, dass die Privilegierten sie geschluckt haben, um sie endlich aus dem Blickfeld zu bekommen. Sie erzeugt eine nicht endende Übelkeit, von der nur nicht mal mehr der Beginn erinnerlich ist und die verursacht, dass all das, was trotz des Privilegs und durch dieses hindurch auf Befreiung verweisen könnte, erstmal nur einen Ausruf ermöglicht, zum Kotzen. Dieses Modell zeitgenössischer Subjektkonstitution verweist auf das Problem, dessen Ausdruck jene Sprachlosigkeit ist, die Thema dieser Veranstaltungsreihe ist. Das objektiv schuldig gewordene Individuum, was aber in Verhältnisse hineingeboren wurde, die anderes als schuldig sein und weiter schuldig werden, gar nicht mehr erlauben, verliert tendenziell die Fähigkeit einer radikalen Selbstreflexion, von der aus Licht auch auf die statthabende Veränderung fallen könnte. Welt bzw. Objektivität, in der und durch die Subjektivität entsteht, ist so hoffnungslos zerstörerisch, dem auf Versöhnung gerichteten Denken so stachelig geworden, dass der Versuch des Denkens, seine eigenen Bedingungen mitzureflektieren, qualvoll wird. So zerfällt die Anstrengung, der Risse gewahr zu werden, an denen Kritik sich heften könnte, und jene werden damit unnahbar. Krakauer schreibt in seinem ersten überlieferten Brief an Adorno, Zitat, der Riss der Welt geht auch durch mich. Inzwischen ist der Krater, der die Individuen von der notwendigen Befreiung trennt, so groß geworden, dass er im Begriff ist, jeden Versuch, ihn denken zu überbrücken, also Anstrengung und Ausdruck, zu schlucken. Auf dieses Geschlucktwerden reagiert das heutige Individuum damit, dass es sich in eine individuelle Verblendungsmaschine verwandelt, die jeden Hauch von anderem in Form von spannenden Erlebnissen in Treibstoff für das eigene Weiterlaufen verwandelt. Damit jedoch wird die Möglichkeit zu wünschen zur Möglichkeit degradiert, sich zurechtzufinden und auf sich aufmerksam zu machen. Spontaneität als solche wird fetischisiert, um das nicht sehen lernen zu müssen, was nur ein Mühe um solches bloßes Reagieren verschieden wäre. Dass die Gegenwart zu einer geworden sein könnte, in der wahre Spontaneität zu einer durch kontinuierliche praktische Auseinandersetzung mit Objekt vermittelt geworden sein könnte, darf nicht herantreten an ein Bewusstsein, das sich die eigene Unzufriedenheit als Quelle zum Weitermachen eingezäunt hat. Sprach ich vorhin davon, dass die Verstricktheit selbst die aufopfernde Hilfe beim Einsatz in Elendsgebieten aus jener Verstricktheit nicht entlässt, dann wäre die ernste Frage nicht zu beantworten, ob ein solcher Versuch der Hilfe, der nicht für den eigenen Lebenslauf geübt wird, nicht praktisch wahr wurde. Dass die noch ansatzweise richtige Auflösung bloßer Subjektivität, die ansatzweise geglückte Auslöschung des Subjekts im Objekt, heutzutage tatsächlich bedeuten könnte, das eigene Privileg ernsthaft zu reflektieren und von da an den praktischen Entschluss zu ziehen, kritische Theorie wegen ihrer gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit nicht mehr treiben zu wollen, sondern dem offenen Elend, das von jenem Verenden in der Wüste über die Selbstmorde vom Foxconn-Dach bis zu den ewig sich hinziehenden Krisengebieten reicht. Dass dies vielleicht die praktische Konsequenz von kritischer Theorie heute sein könnte, darf nicht ins Bewusstsein von Adorno-Philologen eintreten. Dass in einer Zeit, wo der kritische Artikel oder der kritische Gedanke in dem jeweiligen Block verpufft, tatsächlich der bloße praktische und schmerzlindernde Kampf gegen das unmittelbare Elend praktisch wahr sein könnte, dass der Statthalter der Befreiung zum Objektiv sich in den resignativen Kampf gegen das anhaltende Sterben und Krepieren geflüchtet haben könnte, schmerzt das Bewusstsein, dass sich Rechenschaft über das eigene Denken und damit über dessen Grenzen ablegen will. Nicht jedoch dadurch, dass der Wunsch, unmittelbar zu helfen, zur Seite gewischt wird, kann die Wahrheit jener Spekulation widerlegen, sondern, wenn überhaupt, dass der Wahrheitsgehalt dieser Überlegung und die Dringlichkeit ihrer Konsequenz dazu führt, Ausdrucksformen zu finden, die nicht nur falsche Versuche denunzieren oder dem Akademismus frönen, sondern den heutigen Zustand der Welt treffen. Ich hoffe, dass wir im weiteren Verlauf dieser Veranstaltungsreihe noch weitere gesellschaftskritische oder überhaupt gesellschaftskritische Hinweise darauf bekommen, was der Gehalt solcher Formen wäre. Nur durch jene wären diese zu gestalten.